Ich bin ja praktisch in einer sozialistischen Vorzeigefamilie aufgewachsen. Und durch diese Geschichte 68 ist bei mir eine ganz plötzliche Knallauffall mit Panikreaktion, kann man schon fast sagen, habe ich Handlungen dann begangen, für die ich dann bestraft worden bin. Funktionär praktisch, war Jugendfunktionär, war FDJ-Sekretär der Elbewerft. Und nach der Armee habe ich wieder als Schiffbauer gearbeitet und dann suchten sie einen und dann bin ich gefragt worden. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich mache das mit dem FDJ-Sekretär. Und praktisch dann in 68 hat es dann, bei diesem Ereignis hat es dann praktisch umgeschlagen und hatte mir dann einfach beschlossen, ich haus jetzt ab. Ja, dieser Unterschied in der Darstellung und praktisch auch, dass ich das, was ich gesehen habe, dass ich das verleugnen musste, dass ich das nicht sagen durfte. Dass ich also Menschen sagen musste, das ist nicht wahr. Was berichtet worden ist von Seiten der DDR über diesen Aufstand in der Tschechoslowakei, das war für mich das Ausschlaggebende, weil ich lügen sollte. Die Russen sind nicht von Polen und nicht von Ungarn einmarschiert. Die sind von hier, von der DDR aus einmarschiert. Und da war für mich auch klar, da habe ich gesagt, hast du doch recht gehabt, wenn du gesagt hast, das ist falsch, was dort berichtet worden ist. Die Leute haben selber gesagt, es wird Zeit, etwas zu ändern in diesem System. Zumal ich ja als FDJ-Sekretär auch wusste, es gab ja diese sogenannten Treffen der Bruderländer, wenn da diese Partei- und Elite-Funktionäre da zusammenkamen. Und dann sickerte ja auch mal was durch, dass sie den Dubček wieder richtig Maß nehmen mussten mit 4 Mann. Ne? Und die anderen saßen dann dabei und haben dann nur abgenickt, die anderen alten Herren, die da am Tisch saßen. Ne? Das sickerte ja durch. Ich habe gesagt, ne, also Leute, lügt euch nicht in die Tasche, was ihr sagt, von wegen, das ist aufgeputscht von den Amerikanern und von den westdeutschen Kapitalisten. Das stimmt doch nicht. Dann hieß es ja auch immer, nein, es sind nur die sowjetischen Genossen, die dort einmarschiert sind als Beschützer des Ostblocks. Alle anderen nicht, aber alle anderen standen genauso unter Waffen. Ne? Und das ist mir auch von den Bewohnern aus dieser Region, ich bin dann also nach diesem Höhepunkt, bin ich mehrere Tage unten in Dresden gewesen. Wobei in Dresden, muss ich sagen, ich ganz baff gewesen ist, Dresden war zu dem damaligen Zeitpunkt, da lief alles ab wie immer. Dazu kam, dass in vielen Betrieben, also auf den Werften, vor allen Dingen, die ich so kennengelernt habe, Vietnamesen gearbeitet haben. Austausch. Und dadurch bekam man eine andere Verbindung dazu. Und die erzählten dann auch so einiges, wie es ihren Eltern geht und sie eben nicht nach Hause fahren konnten oder auch nicht wollten, um nicht was auf den Kopf zu kriegen. Aber klar, die Proteste waren natürlich gesteuert. Ne? Das war nicht so spontan Sachen, die auf der westlichen Seite gewesen ist von Kriegsgegnern, sondern hier war es dann eben gesteuert. Der Name Dutschke war mir, da ich mich schon immer, also auch als FDJ-Sekretär und auch vorher, da unsere ganze Verwandtschaft auf der anderen Seite der Grenze, da habe ich mich auch für interessiert. Mein Vater hat auch gesagt, ne, also wenn du deine Meinung bilden willst, Junge, dann musst du beide Seiten gucken, sagt er, und dann musst du die Mitte nehmen, sagt er, das ist dann meistenteils richtig. Ne, also so nach diesem Prinzip und nach diesem Schema. Ne.